Kraftwerk in der neuen Nationalgalerie, da waren manche skeptisch. Geht das überhaupt akustisch mit der Rundumverglasung des Baus von Mies van der Rohe? Und vor allem, werden da nicht einer simplen Elektropop-Band museale Weihen zuteil, die sie gar nicht verdient? Und versucht da nicht krampfhaft ein ehrwürdiges Museum zur Event-Location zu werden? Befürchtungen unbegründet, Kraftwerk und die neue Nationalgalerie, das könnte man bei Zeiten gern noch einmal wiederholen. Denn Kraftwerk ist nicht bloß eine Band. Sie wurde aus dem Kunstkontext der Spät-60er Jahre in Düsseldorf geschaffen und war ihrer ganzen Haltung nach schon immer mehr Kunstprojekt, denn Unterhaltungskombo. Kraftwerk, schon der Name verweist auf das zwiespältige Versprechen von industriellem Fortschritt. Kraftwerk, das ist ein so typisch deutsches Wort und das Projekt könnte selbst Westdeutscher kaum sein mit all seiner Kulturskepsis und mit dem Verdacht, dass sich jenes schwerindustrielle Wirtschaftsdenken, das auch schon den Nationalsozialismus ausgezeichnet hatte, im sogenannten westdeutschen Wirtschaftswunder einfach ungebrochen fortsetzt. Fahren, fahren, fahren auf der Autobahn. Scheinbar simple Musik mit simplen Texten versteht sich als Parodie des wirtschaftlichen Effizienz- und Leistungsdenkens, zu der nicht zuletzt auch die Welt der leichten Muse gehört, des Easy Listening und des Pop. Und wie die Popart auch, so ist auch Kraftwerk kurioserweise selbst sofort zu einem Pop-Phänomen geworden. Seit den 80er Jahren mit der Vorwegnahme computerisierter Musik und Lebenswelten auch zum Vorreiter für heute immer noch ganz aktuelle Club-Sounds, denen zum Teil jedoch nur die feine kulturkritische Ironie der Düsseldorfer abgeht. Kraftwerk im Jahr 2015 in der Neuen Nationalgalerie, das erscheint eigentlich mehr denn je als ein wahrhaft museales Ereignis. Weil Kraftwerk eben selbst immer Bestandteil der Gegenwartskunst gewesen ist. Der Auftritt selbst, der erste von 8 in den folgenden Tagen in Berlin, ist im Großen und Ganzen ein typisches Kraftwerk-Konzert. Nur, dass am Beginn der Show jetzt jeweils ein Album chronologisch durchgespielt wird, in diesem Fall das erste, nach der musikalischen Neuorientierung der Gründungsmitglieder Ralf Hütter und Florian Schneider, Autobahn von 1974. Danach folgen dann am Abend die üblichen Hits, das Model, Tour de France oder die Roboter. Alles klingt perfekt, akustisch, sauber wie immer und auch ein bisschen nach Techno-Club am Ende. Aber man weiß bei Kraftwerk schließlich immer, sie waren zuerst da. Wow. Auto.